The children are the future, right? Aber die Kinder sind unsere Zukunft, nicht wahr? We were up in Bradford, England for 4 days. Wir waren jetzt 4 Tage in Bradford in England. And my wife and I, Mike and Beate and Linda. Meine Frau und ich, Mike und Beate und die Linda waren dabei. And I listened to 16 messages. Ich habe dort 16 Predigten gehört. We heard 14 from the seminar and then we stayed for both services on Sunday. 14 waren schon im Seminar und 2 haben wir dann noch gehört bei dem Gottesdienst. And someone made the statement, children are not the future. Und jemand hat gesagt, Kinder sind nicht die Zukunft. Children are not the future church. Also Kinder sind nicht die zukünftige Gemeinde. Children are the church. Sondern Kinder sind die Gemeinde. Isn't that a great statement? Das ist nicht eine großartige Aussage? So we want to really celebrate our children this morning as well. Also wir wollen heute auch unsere Kinder wirklich feiern. More than the future church. Mehr als nur die zukünftige Gemeinde. But as the church. Sondern als Gemeinde. Okay, I want to start something this morning that I hope powerfully impacts the culture of our church. Ich will heute mit einer neuen Sache beginnen, die hoffentlich die Kultur hier in unserer Gemeinde wirklich als großen Einfluss ausübt auf unsere Kultur. It's something I learned in England. Es ist etwas, was ich jetzt in England gelernt habe. But I didn't realize what it was until I got back. Aber irgendwie war es mir nicht klar bis zu dem Zeitpunkt, wie ich wieder zurück war. And we had gone to the seminar in Paul Scanlon's church. Also wir sind durch dieses Seminar, also in dieses Seminar dort gegangen in Pauls Scanlon. Scanlon heißt der Mann. And his church is called the Abundant Life Church. Und seine Gemeinde trägt den Titel das überfließende Leben. And they had gone through a church transition 10 years ago. Vor circa 10 Jahren haben sie einen Wandel durchgemacht in der Gemeinde. They were a very traditional Pentecostal church. Sie waren eine sehr traditionelle pfingstlich ausgerichtete Gemeinde. A good size church. Good size. Also eine gute Gemeindegröße. Maybe 500 people. Circa 500 Leute. The problem was that there was never anyone new coming. Das Problem dabei war bloß, es kam niemals jemand neu in die Gemeinde dazu. So Paul transitioned the church into a 21st century relevant church. Also Paul hat diese Gemeinde dann umgewandelt in eine Gemeinde, die wirklich fürs 21. Jahrhundert relevant ist. Most people left. Die meisten Menschen haben dann aber die Gemeinde verlassen. But 10 years later, he has a worldwide influence. Aber jetzt 10 Jahre danach hat er weltweiten Einfluss. And a very powerful church. Und eine sehr kräftige, sehr kraftvolle Gemeinde. And I learned a lot there. Und ich habe sehr viel dort gelernt. When we came there, there was something about the culture that we could not put our finger on. Also als wir dorthin gekommen sind, da war etwas bezüglich der Kultur und wir haben nicht genau gewusst, was es war. I've been to many conferences. Ich war schon bei vielen Konferenzen. I've been to Rick Warren's. Ich war bei Rick Warren's Konferenz. Andy Stanley. Bei Andy Stanley. I've been to Rock Harbor and a lot of great churches. Auch bei Rock Harbor und auch anderen wirklich großartigen Gemeinden. Very hospitable. Sehr gastfreundlich. Very friendly. Sehr freundlich. Very inviting. Sehr einladend. Wonderful, wonderful churches. Wirklich wunderbare Gemeinden. But there was something in this church we could not put our finger on. Aber irgendwas war da in dieser Gemeinde und wir haben es nicht herausbekommen. It was just more than all of that. Es war einfach mehr als all das. It was as though everyone knew a secret that we didn't know. Es war so, als ob jeder dort irgendein Geheimnis gekannt hätte, das wir nicht kannten. And they were smiling and serving. Sie haben alle gelächelt, sie waren dienend. As though they were on the inside of something. So als ob sie in irgendeiner Sache drinnen wären. And we could not put our finger on it. Aber wir konnten das nicht herausbekommen. But it was very obvious. Aber es war sehr offensichtlich. By the way, people were speaking with us. Und zwar durch die Art, wie die Leute mit uns gesprochen and haben. Very much going out of their way to help us. Und auch wie sie einfach aus sich herausgegangen sind und uns geholfen haben. After one of the sessions, I went up to the stage. Nach einem dieser Durchgänge bin ich zur Bühne gegangen. And I saw the cameraman. Und ich habe den Kameramann gesehen. He still had this big camera on his shoulders. Er hatte noch immer seine große Kamera auf der Schulter. And he had a microphone coming down to his mouth. Dann das Mikrofon vor seinem Mund. And I said to him, how much do one of these lights cost? Und ich habe ihn gefragt, wie viel kosten denn diese Lichter, die ihr he da says, habt? I don't know. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. But I'll find out. Aber ich werde es herausfinden. So he got on his little microphone and said, hey Brian. Und also hat er mit seinem kleinen Mikrofon da zum Brian gesprochen. There's a guy here, I'd like to know how much the light costs. Er hat gesagt, da ist jemand da, der möchte wissen, wie viel diese Lampen kosten. Okay, I'll send him right up. Okay, ich schicke ihn rauf zu dir. Brian would like to, he's the head of our tech team. He'd like you to come to his office. Also der Brian ist der Leiter unseres technischen Teams. Er möchte, dass du raufkommst ins Büro. I'll take you right up. Ich werde dich hinaufführen. I said, well, I have to wait for my wife. I actually can't go right now. Und ich habe zu ihm gesagt, nun, ich muss noch auf meine Frau warten. Ich kann jetzt nicht weg. He comes back 10 minutes later. Are you ready to go? Nach 10 Minuten kommt er wieder und fragt mich, ob ich jetzt bereit wäre, mitzukommen. Yeah. Yeah. So we go through all these doors. Also gehen wir da durch all diese Türen we durch. Meet Brian and his team. Und treffen den Brian mit they seinem go Team. On the internet, they show us where they bought the lights, how much the lights cost. They tell us all of this stuff, way far also, beyond anything we asked. Der geht mit uns da ins Internet, zeigt uns, wo sie die Lampen gekauft haben, was sie gekostet haben, all das, das Ganze rundherum. I thought, this is so strange. Also who are these people? Viel mehr, als wir eigentlich gefragt haben. Und wir haben uns gedacht, das ist so seltsam. Was sind das für all Leute? Of them were like that. All of them. Aber alle waren so. It alle. Was in the culture somehow. There was something that they knew. They knew a secret of something. Das war so die Kultur dort. Also es war wie, wenn sie ein Geheimnis wussten. So on the way back, we had bought all these CDs from their bookstore. Also, wie wir dann eben auf der Rückfahrt waren, wir hatten eben diese ganzen CDs gekauft von ihnen. So I wanted to listen to one the next day when I got home. Wollte ich dann mir eine CD anhören am darauffolgenden Tag, als ich zu Hause war. And I found one and I picked it up. Nun, ich habe eine herausgefischt. And it was called this. Und der Titel lautete The 15th Revolution. Die 15. Revolution. I thought, wow, what's this? Ich habe mir gedacht, nun, was heißt das? Sounds strange, but let's start. Klingt sehr seltsam, aber okay. Let's start. I'll just listen to this one. Okay, ich höre mir das einfach jetzt an. And bingo, it had the secret. Und da war das Geheimnis. They're living in a revolution. Sie leben in einer Revolution. A spiritual revolution. Eine geistliche Revolution. A new idea. Eine neue Idee. A vision. Eine Vision. That has a plan. Aber einen Plan dahinter. That people are acting on every day. Und ein Plan, nach dem sich alle Menschen richten, jeden Tag. And this is the revolution. Und um folgende Revolution geht es. Before I tell you what it is, I've been living it for 5 days now. Also bevor ich euch jetzt davon erzähle, ich habe die letzten 5 Tage danach gelebt. And it has brought such joy into my life, I can't express it. Und es hat solch eine Freude in mein Leben hineingebracht. Ich kann es gar nicht genug sagen. I'll tell you the secret if you want to know the secret. Ich werde euch dieses Geheimnis sagen, wenn ihr das wissen wollt jetzt. Here is the secret. Nun, es geht um folgendes Geheimnis. It is a 15-minute commitment to God. Eine 15-minütige Hingabe an Gott. Actually, let's start again. It's a commitment to God. Also eine Hingabe an Gott. That I will be inconvenienced by Him. Dass ich also auch Unannehmlichkeiten erfahren werde. Is that the word, hon? Unannehmlichkeiten. Inconvenient. You know what the word inconvenience is? Also Unannehmlichkeit. That means like if I'm driving home in this direction, das heißt, north, wenn ich zum Beispiel Richtung Norden nach Hause fahre, and you live south, und du lebst aber im and Süden, you ask me, can you take me home? Und du fragst mich, dann kannst du mich nach Hause bringen? Ooh, it's such an inconvenience. Ah, das ist so eine Unannehmlichkeit. To go the opposite direction. Genau die andere Richtung. When it's so late at night. Und so spät ist es schon. You understand inconvenience? So versteht ihr dieses Wort Unannehmlichkeit? Right, is that it? You got it, right? Everyone's got ja, it? Also ich glaube, ihr habt okay, es verstanden. Here's the secret. Also nun, dieses Geheimnis. I'm committing to God. Ich gebe mich Gott in einem and Maße I'm asking hin, him und ich bitte ihn, to inconvenience me for 15 minutes every day. Mir jeden Tag 15 Minuten an Unannehmlichkeiten zu bescheren. So that I might touch someone, so dass ich jemanden berühren kann. Outside of my normal routine. Außerhalb meiner normalen awesome? Routine. That das ist so erstaunlich. Awesome. Ist erstaunlich. I have done that like 12 or 15 times since Tuesday. Nun, seit Dienstag habe ich das so circa 12 oder 15 Mal gemacht. It was Thursday. Am Donnerstag dann. And it was already 1 o'clock. Und es war schon 1 Uhr. And I said to God, I have not been interrupted yet. Und ich habe dann zu Gott gesagt, nun, heute ist mir noch nichts Unangenehmes passiert. No one has interrupted me. Niemand hat mich da unterbrochen in the meiner revolution. Tätigkeit. Die Revolution. Lord, have someone interrupt me. Herr, bring jemanden, der mir da Unannehmlichkeiten beschert. So I was working here, I'm working, trying to get the cellar ready. Also ich war unten im Keller, ich habe gearbeitet. And then I came upstairs, I was working in the WC upstairs. Bin dann raufgegangen, habe oben im WC and noch etwas repariert. Someone interrupted me. Und, it was awesome. Und jemand hat mich dann unterbrochen bei der Arbeit. I was coming up the stairs. Ich bin darauf gekommen, die Stiegen. With something in my hand, some tools. Hatte da was in der Hand, ich glaube Werkzeug. And someone said, Pastor Rob. Und jemand hat zu mir gesagt, Pastor Rob. Yes. Und ich habe mir gedacht, yes. Ja, ja. The revolution. Ja, die Revolution. Long live the revolution. I said yes. Die Revolution, sie soll lang leben. If you know me. Also wenn ihr mich kennen würdet. This is like such a revolution in my own life. Das ist eine wirkliche Revolution Now, in meinem Leben. I don't mind being inconvenienced. Also ich habe kein Problem damit, wenn mir Unannehmlichkeiten passieren. I mean, moving over to Austria was like a lifelong inconvenience in one sense. Ich meine, in gewisser Weise war dieser Wechsel von Amerika nach Österreich eine Unannehmlichkeit, eine lebenslange. Left my whole life and came in gewisser Weise. I don't mind going the opposite direction to help somebody. Also ich habe kein Problem damit, die andere Richtung einzuschlagen, um jemandem zu helfen. But I do not like when I'm working on a project. Aber was ich nicht mag, ist, wenn mich jemand unterbricht, wenn and ich I've arbeite. Deadline, und wenn ich da einen Zeitpunkt habe, zu dem so ich work, I can't even finish it, einen Zeitpunkt habe, zu dem ich fertig werden and sollte. Somebody interrupts me. Und dann unterbricht mich jemand dabei. There are probably 50 people here who can testify what I'm like. Und ich glaube, es sitzen hier sicherlich 50 Leute, die das bezeugen können, wie es mir geht, wenn mich jemand unterbricht. When I have a bohrmaschine in my hand. Also wenn ich eine Bohrmaschine in der Hand habe. If I have a drill in my hand. Wenn ich einen Schraubendreher, also eine Bohrmaschine in der Hand habe. And you interrupt me, I cannot hide. Und wenn du mich dann dabei unterbrichst, also dann versuche ich nett zu sein, aber ich kann das nicht verstecken. Und wenn ihr genau schaut, dann seht ihr, dass da hinter dem Lächeln was anderes sich verbirgt. Und in mir drinnen schreit es förmlich. Was willst du denn? Siehst du denn nicht, dass ich arbeite? Sag mir doch, was willst du? And it was such a revolution in my life. Das war solch eine Revolution in meinem Leben. Actually, and here's a secret. Aber nun das Geheimnis. That we wake up in the morning. Wir wachen in der Früh auf. And we celebrate inconvenience. Und wir feiern diese Unannehmlichkeit. Isn't that bizarre? Ist das nicht bizarr? That is so against the culture. Das ist so gegen jede Kultur hier. It's so against everything we've been programmed for. Und auch gegen alles, wo wir in welcher Richtung wir auch programmiert wurden. Nobody wakes up in the morning and says, I hope someone disturbs me today. Und niemand wacht in der Früh auf und sagt, ich hoffe, dass mir heute jemand so eine Unannehmlichkeit bereitet. This is the motto of the new revolution. Aber das ist dieses Motto der neuen Revolution. You wear it on a sign on your chest. Also ein Schild auf der Brust hier tragen. Go ahead. Also voran. Inconvenience me. Ja, bereite mir Unannehmlichkeiten. It's crazy. Es ist verrückt, it's absolutely crazy. Absolut verrückt, that's why wahr? It's a revolution. Und deshalb ist es eine Revolution. Now it doesn't mean that I let everybody run all over me. Nun, das bedeutet nicht, dass jeder über mich trampeln kann. It doesn't mean we abandon all leadership principles. Und auch nicht, dass wir jedes Leiterschaftsprinzip verstoßen. Eben fokussiert zu and sein having our priorities straight. Und unsere Prioritäten zu haben. But what it means is that I'm going to ask God to inconvenience me for 15 minutes in 24 hours. Aber was es bedeutet ist, dass ich Gott darum bitte, in 24 Stunden einmal 15 Minuten wirklich Unannehmlichkeiten so that zu erleben. I can express the kindness of God. So dass ich die Freundlichkeit Gottes ausdrücken kann. To someone I never would. Jemanden gegenüber, dem ich es niemals täte. It can be someone at the Billa. Nun, das kann jemand beim Billa sein. It can be someone in the park. Im Park jemand. I was at McDonald's on Wednesday. Am Mittwoch war ich beim McDonald's. With a pastor from another church. Mit einem Pastor einer anderen Gemeinde. And we had breakfast together and then he had to leave. Zusammen hatten wir Frühstück und dann musste er weg. And I had to put all Cody's stuff together. Ich musste die ganzen Sachen noch für Cody zusammenpacken. Und dann saß da einer zwei Tische daneben und der hat sich mit dem Cody beschäftigt. And in my mind I was thinking, oh, the pastor had to leave early. Now I can go to the church and get back to work. Und eigentlich habe ich mir gedacht, nun, der Pastor musste früher weg, also kann ich jetzt eigentlich in die Gemeinde fahren und kann dort weiterarbeiten. And as I was leaving, I thought, the revolution. Und wie ich da im Weggehen war, habe ich mir gedacht, die Revolution. And so I turned and I walked over to this guy. Also habe ich mich umgedreht und bin zu diesem Menschen hin. And I began a conversation. Und habe mit ihm zu reden begonnen. He had tattoos, he was a biker. Er war tätowiert, war ein Motorradfahrer. And we had a 20-minute conversation. Und wir sprachen 20 Minuten lang. He has a pit bull. Er hat einen Pitbull. He has a bike. He showed me his motorcycle afterwards. Hat ein Motorrad, hat mir danach sein Motorrad gezeigt. Now watch, this is the key to this Aber whole thing. Beachtet nun, um Folgendes geht's. This is not evangelism. Das ist nicht Evangelismus. But it can lead to evangelism. Aber es kann dorthin führen. If we only think evangelism, also wenn wir nur denken, jemanden zu evangelisieren, we will forfeit many opportunities to show people the kindness of God. Werden wir viele Gelegenheiten verpassen, um jemanden die Freundlichkeit Gottes zu erweisen. Now watch what we do. Nun Folgendes machen wir. David said in Psalm 2 Samuel 9:1. David hat im 2. Samuel 9:1 gesagt. Who is there that I might show the kindness of God to? For Jonathan's sake. Also gibt es da jemanden, dem ich die Freundlichkeit Gottes erweisen kann, um Jonathan zu Is there somebody? Ist da jemand? And so he called in his servants. Also hat er seine Diener hereingerufen. And his servant Ziba said, "Yes, there is still a son who is crippled on both feet." Und einer seiner Diener hat gesagt, ja, da gibt's noch einen Sohn, aber er ist verkrüppelt. His name is Mephibosheth. Er ist behindert an den Beinen. Sein David Name said, ist Mephibosheth. Bring him to me. Und David sagte, nun, bring ihn zu mir. Show him the kindness of God for Jonathan's sake. Damit ich gegenüber ihm freundlich sein kann, und zwar wegen Jonathan. Jonathan represents Christ. Jonathan ist ein Bild für Christus. In Ephesians chapter 4 verse 32. In Epheser 4 Vers 2. It says, be kind one to another. Sorry. Vers 32, da heißt es, seid freundlich gegeneinander. Forgiving. Und vergebend. One another as God for Christ's sake forgave you. So, also vergebt einander, so wie Gott euch in Christus, um Christus willen vergeben hat. Now watch. We get in an airplane. Nun, wir steigen zum Beispiel in ein Flugzeug. We look at the person sitting next to us. Wir schauen auf die Person, die neben uns and sitzt. My first thought is, und mein erster Gedanke ist, how can I get in a conversation with them to tell them about Christ? Wie kann ich mit diesem Menschen in ein Gespräch kommen, um ihm etwas von Christus zu erzählen? I don't know how I got I just have been programmed to think like that, whether good or bad. I think it's good, right? Also irgendwie wurde ich so fast programmiert, so zu denken. Und ich denke, es ist schon gut, dass man so denkt. The only problem with that can be this. Aber das einzige Problem, das sich ergibt, ist Folgendes. I'm going to be very nice to this person. Ich werde eben sehr nett sein mit diesem so Menschen. So that I can evangelize them. So dass ich ihn evangelisieren kann. Is there something wrong with that? Ich meine, ist da was falsch dran? Only if I decide that I'm not going to evangelize them and then I don't be kind to them. Also nur wenn ich mich entscheide, ihn nicht zu evangelisieren und dann eben nicht freundlich bin. Or I show kindness to them. Oder ich erweise diesen Menschen Freundlichkeit. And then I don't have the opportunity to evangelize them. Und habe dann aber nicht die Gelegenheit, ihn zu evangelisieren. And then I leave the airplane thinking, what a waste of time. Und dann gehe ich aus dem Flugzeug raus und denke mir, ah, was für eine vergeudete Zeit. What a waste of effort. Was für eine Verschwendung an Bemühungen. I was so kind to them. Ich war so nett zu diesen Menschen. I even gave them my little bottle of wine. Habe ihm sogar diese kleine Weinflasche and geschenkt. My potato chips. Und habe auch meine Chips mit ihm geteilt. They ate half the bag. They ate half the bag. Sie haben die halbe Portion fast gegessen. But we never got into a conversation about Christ. Aber wir haben niemals über Christus gesprochen. They never even knew I was a believer. Der Mensch weiß gar nicht, dass ich ein gläubiger What Mensch a waste bin. Of my potato chips. Was das für eine Vergeudung, Verschwendung der I Chips ist. I could have ist taken das. That wine home with me. Ich hätte diesen Wein nach Hause mitnehmen können. See, right there, bingo, that's such a huge mistake. Also da ist dieser riesige Fehler. And that, this is what the revolution comes against. Und gegen das tritt aber diese Revolution auf. That we will love people for love's sake. Dass wir die Menschen lieben um der Liebe willen. And if it comes to evangelizing, then we will do that gladly. Und wenn es dann darum geht, das Evangelium zu bezeugen, dann machen wir das, ja, voller Freude. But to show kindness to someone, aber jemanden eben Freundlichkeit Because zu zeigen, that's who we are. Weil wir eben so sind. That's the life we want to live. Weil es das Leben ist, das wir and leben whether möchten. They ever knew I was a believer or not means nothing. Und ob diese Person dann jemals weiß, ob ich gläubig bin oder nicht, das bedeutet sozusagen nichts. This is so releasing. Und das ist auch so freisetzend. Because this principle sets me free. Also dieses Prinzip, das befreit mich. From the fear of a conflict in evangelizing. Das befreit mich von der Furcht eines Konflikts im Evangelisieren. We can put the evangelizing thing on the side for a moment. Wir können das sogar zur Seite stellen einen Moment. And have it as a secondary thing ready to go in action. Und es sozusagen im Hinterkopf zu haben als zweite Sache und bereit sein dafür. But before that, aber zuvor, we live the revolution. Leben wir in dieser Revolution. God, interrupt me, Gott, unterbrich du mich, that I might show your kindness to somebody. Dass ich jemanden Freundlichkeit zeigen kann. Now in the Gospel of Mark, there's a story about a blind man. Nun im Markus Evangelium finden wir die Geschichte eines blinden Menschen. His name is Bartimaeus. Und zwar von Bartimaeus. And Jesus is going by in this huge crowd. Und Jesus geht vorbei mit einer riesigen Menschenmenge. And they're going somewhere. Die ziehen da irgendwo hin. Because they had just left a town. Weil sie gerade aus einer Stadt raus sind. And Bartimaeus hears that Jesus is coming by. Und Bartimaeus hört, dass Jesus hier vorbeikommen wird. So he starts yelling. Und er beginnt zu rufen. Son of David, have mercy on me. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. And he's yelling louder and louder. Und immer lauter und lauter. And people are telling him to shut up. Und die Leute sagen schon, hör auf, sei still. Be quiet. Sei still. There's so many other people here. Sind so viele andere Menschen hier. We didn't get our miracle yet. Wir haben unser Wunder noch nicht erlebt. You gotta wait in line. Du musst schon dich hinten anstellen. Do you know how long I've been following Jesus? I've been walking around 3 weeks already. I didn't get a miracle. Weißt du, wie lange ich schon mit Jesus jetzt herumziehe? 3 Wochen bin ich mit ihm unterwegs. Habe noch kein Wunder erlebt. Also and he yells all the louder. Aber umso mehr, umso lauter schreit er weiter. And these most amazing words in Mark chapter 10 verse 47. Und diese unglaublichen Worte finden wir in Markus 10, 47. And Jesus stopped. Jesus hielt inne. Can we stop? Können wir innehalten? Can we stop? Können wir innehalten? Many of the most amazing miracles that we'll ever experience. Also die meisten der erstaunlichsten Wunder, die wir jemals erleben werden. Will only happen if we stop. Werden nur passieren, wenn wir innehalten. And I know what it's like to be so busy. Und ich weiß, was es bedeutet, unglaublich beschäftigt zu sein. Such a list of things on my plan. Und ich habe so eine riesige Liste an Dingen zu tun. Idea how I'm going to get this done. Und ich weiß gar nicht, wie ich all das schaffen doesn't soll. Seem anybody around who can help with these things. Und niemand ist da um mich herum, der mir helfen kann bei diesen Dingen. And all of our team has a whole list of things and we're all like, whoa. Und jeder im Team hat solch eine riesige Liste und jeder denkt sich, wow, zu viel. I know what it's like to have no time to stop. Also ich weiß, was es bedeutet, keine Zeit zu haben, innezuhalten. But what if God is the one who stops me? Aber wie wäre es, wenn Gott mich stoppen what lässt? What if I'm part of the crowd and Jesus stops? So, was wäre, wenn ich ein Teil dieser Menge bin und Jesus bleibt stehen? What if I'm doing my routine and the Holy Spirit inside of me stops? Was ist, wenn ich meine tägliche Routine hier abwickle und der Heilige Geist in mir plötzlich innehält und stoppt? And says, talk to this person. Und sagt, sprich mit diesem Menschen. Stop, I will help you. Hör auf und sprich mit dem. You know what I realized, I think it's 6 days now, actually, it's 6 days, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Also seit 6 Tagen mache ich das jetzt. Today is the sixth day. Today is the sixth day. Also heute ist der sechste Tag. When you stop, also wenn du innehältst, because the Holy Spirit says, stop. Weil eben der Heilige Geist sagt, and you express kindness to someone, und jemanden anderen Freundlichkeit erweist, you get so energized. Dann kannst du so viel Energie bekommen. Yesterday I was working on a deck with Marcus and Linda. Gestern habe ich mit Markus und Linda da gearbeitet. Bei that's what I used to do in the States. Ja, also, that was it's a also an der, auf der Terrasse, Holzterrasse habe ich gearbeitet, ja. And we had a lot of work to do. Es gab einfach sehr viel Arbeit zu machen. I had to get home and study for service and prepare. Musste aber dann nach Hause, um mich vorzubereiten auf den Gottesdienst. The day before, on the Sabbath, I had just worked 16 hours. Und dem Tag vor dem Sabbat habe ich dann 16 Stunden gearbeitet. In the basement and different places getting ready and andere Sachen. So we were really pushing to get work done. Also haben wir das wirklich vorangetrieben, um die Arbeit fertig zu bringen. Und Rob Soprano war dabei. And then Marcus says, I want you to meet my neighbor. Und dann hat der Markus zu mir gesagt, ich möchte, dass du meinen Nachbarn kennenlernst. And I thought, I have a drill in my hand. Und ich hatte die Bohrmaschine in der Hand. He's from Greece. Und er ist aus Griechenland. And then Linda said, und dann hat die Linda gesagt, the revolution. Revolution. And you know what? I lit right up. I said yes. Und wisst ihr was? Ich habe innegehalten und habe gesagt ja. Ja. The revolution. Ja, Revolution. Long live the revolution. Lang lebe die Revolution. I went over. I said hi. Where are you from? You know. Ich bin zu dem rüber und gesagt hallo. It's such a nice time. Woher kommen Sie? Such a nice time. Wir hatten so eine wunderbare Zeit. 10 minutes. 10 minutes. 10 Minuten. And then lang. I said, okay, we've got to get back to work. It's getting dark. Dann habe ich gesagt, nun, wir müssen wieder zurück zur Arbeit. Es wird schon langsam finster. It's on Friday. And then he helped us. Und dann hat er uns geholfen. Cool, right? Doch cool, nicht wahr? So I think I went back the next day. Und ich glaube, am nächsten Tag bin ich wieder zurück. Wir haben Sachen aus dem Auto ausgeladen, Werkzeug und so. Marcus says, you want to meet my other neighbor? No, Linda says, you want to meet my other neighbor? He has a Harley motorcycle. Und dann ist die Linda zu mir gekommen und hat gesagt, magst du nicht den anderen Nachbarn kennenlernen? Der hat eine Harley, ein Motorrad. No. Und ich habe mir gedacht, nein. That's your neighbor, not my neighbor. Nein, das ist doch dein Nachbar, nicht mein Nachbar. Now, in Luke chapter 10, who is my neighbor? Nun, in Lukas 10 ist die Frage, wer ist mein Nächster? Right, the story of the Good Samaritan. Who is my neighbor? Also in der Geschichte des guten, des barmherzigen Samariters. Do you know who your neighbor is? Wisst ihr, wer euer Nächster It's ist? It's anyone who is willing to be interrupted and inconvenienced to do something good for you. Das ist jeder, der bereit ist, unterbrochen zu werden, um dir etwas Gutes zu erweisen. And then, as she said, you want to meet my other neighbor. Und dann hat sie eben gesagt, möchtest du meinen anderen Nachbarn kennenlernen? Dann mussten wir dort ins Haus hinein. Well, I have a bore machine in my hand. Während ich doch die Bohrmaschine in der Hand hatte. And then the Holy Spirit just said, the revolution. Und der Heilige Geist hat einfach gesagt, said, yes, Revolution. Yes. Ja, long live the revolution. Ja, lang lebe die Revolution. Put my machine, we went over, I looked at his motorcycle. Die Bohrmaschine weggelegt, bin rüber, hab and das Motorrad so betrachtet. Happy, he said, let me start it up. Und er war so froh und dann hat er gesagt, soll ich es mir auch anstarten? Das war 9 Uhr in der Früh. He woke up the whole neighborhood. Die ganze Nachbarschaft aufgeweckt we damit. Just said, good morning, neighborhood. Wir haben gesagt, guten Morgen alle da in he der was Nachbarschaft. So happy. Then his wife comes by. Und er war so froh darüber und dann ist seine Frau gekommen. To go back to work. Und während wir wieder and dabei waren, hinüberzugehen zur Arbeit, ist seine name? Frau gekommen. Und sie hat gesagt, wie heißen Sie? I said, Rob, my name's Rob. Gesagt, mein Name and ist I'm Rob. Very happy to meet you. Und ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Long live the revolution. Lang lebe die Revolution. The revolution is happening in me. Die Revolution, in die me. In mir geschieht. It's happening in me. In mir drinnen. Because I'm beginning to see people who are outside of my normal routine. Weil ich Menschen bemerke und sehe, die außerhalb meiner täglichen Routine sind. My normal focus. Außerhalb meines normalen Fokus. And this was the secret of their church. Und das war eigentlich das Geheimnis dieser Gemeinde. That everybody was in on. Dass jeder da drin war. Inconvenience me. Also bereite mir eine Unannehmlichkeit. And I will celebrate. Und ich werde dann feiern. Now that's a revolution. Das ist Revolution. Because we are programmed to be the opposite. Weil wir so programmiert sind, das Gegenteil zu denken. Now, I want you to try this week if you'd like. Nun, ich möchte, dass ihr das diese Woche, wenn ihr das wollt, einmal ausprobiert. And then send us an email and tell us what happened. Und dann uns eine Mail schickt und sagt, wie es damit geht. Good or bad, whatever happened, just say. Ob Gutes oder Schlechtes. I was interrupted. It was an inconvenience, and this is what happened. Also schreibt einfach, ich wurde da unterbrochen in einer Sache und das war wirklich eine Unannehmlichkeit und dann ist das passiert. And then we'll pick a few and we'll read them next week. Und wir werden dann ein paar dieser Botschaften nehmen und werden sie vorlesen nächste Isn't that Woche. Awesome? Das nicht erstaunlich? It's just, and it goes right along with our whole series on love. Und das passt super zu der ganzen Serie, die wir haben über die right? Liebe. Because love is a selfless exchange. Weil Liebe ein selbstloser Austausch the first ist. Two characteristics are long-suffering. Das erste Charakteristikum ist Langmut and kindness. Und Freundlichkeit. So I suffer long with the interruption. Also ich bin langmütig in Bezug auf diese Unterbrechung. I suffer long with the inconvenience. Und ich bin langmütig in Bezug auf diese so Unannehmlichkeit. That I can show kindness. So dass ich diese Freundlichkeit vorweisen kann. You know what I experienced is that I was so filled with joy. Also wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich war so erfüllt von Freude, work harder, dass ich sogar noch stärker, noch besser arbeiten konnte. And then I found God helping me. Und dann habe ich bemerkt, wie Gott mir hilft. Besides that, noch zusätzlich. So from heaven's point of view, I got a lot more done. Also von der himmlischen Sichtweise habe ich einfach viel mehr geschafft. Because God stepped in. Weil Gott in die Situation hineingekommen because ist. Because suddenly I had a mechanism. Weil ich doch plötzlich einen Mechanismus entdeckt hatte. To express God's kindness. Um Gottes Freundlichkeit auszudrücken. So, try it this week. Also probiert das diese Woche aus. You have to get yourself ready. Aber ihr müsst euch darauf vorbereiten. Because you'll just miss it if you don't. Weil ihr werdet das sonst wirklich verpassen, you have wenn to ihr make das nicht a commitment. Ihr müsst wirklich da euch hingeben. To God and help Mary come up and she'll bring you into that commitment. Also und ich werde die Mary jetzt versuchen raufzukommen und euch da zu helfen, in diese Hingabe hineinzukommen. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, we want to thank you. Jesus, wir möchten dir danken. That you slow us down. Dass du uns langsamer werden lässt. And that we see you as our great example. Und dass wir dich als unser großes Beispiel vor Augen haben. You were walking and you saw a man up in a tree and you stopped. Du warst da unterwegs und sahst diesen Menschen auf dem Baum oben und du hieltest inne. And that was Zacchaeus. Und das war Zacchaeus. And you changed his life. Und du hast sein Leben verändert. Jesus, make us into your servants, your ambassadors. Jesus, mache du uns zu deinen Botschaftern und deinen Dienern. That we would carry your heart for people. Dass wir dein Herz anderen Menschen zeigen können. Let's take a moment now and go before the Lord. Lasst uns nun einen Moment innehalten und vor den Herrn gehen in Gedanken. That the Holy Spirit would show us where we can be inconvenienced. So dass uns der Heilige Geist zeigen möge, wo wir wirklich solche Unannehmlichkeiten erleben können. And where we have failed to see the opportunities. Und wo wir es verpasst haben, diese Gelegenheit zu sehen. Jesus, help us to love people. Jesus, hilf uns, Menschen Liebe zu erweisen. Not so that they become Christians. Nicht nur damit sie Christen werden, but just because you love them, no matter what. Sondern weil du sie liebst, ganz gleich wie auch immer sie sind. You loved us when we didn't even believe you existed. Du hast uns geliebt, als wir noch nicht einmal geglaubt haben, dass du existierst. And you would have kept loving us even if we didn't respond to you. Und du liebtest uns weiter, auch wie wir nicht auf dich reagiert haben. And that's your unconditional love. Und das ist deine bedingungslose Liebe. And Lord, we want to be channels of your unconditional love. Und Herr, wir wollen solch ein Tunnel sein für deine bedingungslose Liebe. That people don't have to change. Dass die Menschen sich nicht verändern müssen. When we love them. Wenn wir sie lieben. Your love is inexhaustible. Und deine Liebe ist unerschöpflich. And as long as we're connected to you, und solange wir mit dir in Verbindung sind, we have this love to give. Haben wir diese Liebe, um sie auszuteilen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier und haben noch niemals die Liebe Gottes in Ihrem Herzen gespürt. We'd like to give you that opportunity. Und wir wollen Ihnen jetzt diese Gelegenheit geben. And it comes through a simple prayer. Es geht um ein einfaches Gebet. The Bible says, anyone who calls upon the Lord will be saved. In der Bibel heißt es, jeder, der den Herrn anruft, der wird errettet werden. We know what the word saved means if you have a computer, right? Nun, wir wissen, was das Wort erretten bedeutet, right? Oder save, wenn save, jeder right? hat einen Computer. Not lost. Also wenn man da draufklickt, have you ever worked on something for hours and you have an older computer back then and it didn't save automatically? And wenn ihr ein älteres Exemplar habt, dann stundenlang an einer Sache gearbeitet habt und es wird nicht automatisch jetzt mit. And you just can't believe it. You're thinking it's not possible. I cannot have lost this, and it's gone. Und wenn dann plötzlich alles weg ist, right? It's just gone. It's lost. Und plötzlich ist es weg. Es ist einfach weg. It's the same principle. Und das ist dasselbe Prinzip. That Jesus came to save us. Dass Jesus gekommen ist, um uns zu erretten. So that we would have eternal life. So dass wir ewiges Leben haben. And he wants to fill our hearts with his love. Und er möchte unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllen. So pray with me this morning if God is knocking on the door of your heart. Also wenn Gott heute auf dein Herz an die Tür deines Herzens anklopft, dann bete mit mir. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. But speak it out with your mouth quietly. Und sprich es still und leise mit deinem Mund aus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And save me. Und errette mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Fill my heart with your love. Und füll mein Herz mit deiner Liebe. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. For Jesus' sake. Um Jesu willen. Wash me clean. Wasche mich rein. Receive me into your family. Und nimm mich auf in deine Familie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.